3. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Hat jemand ein Feuerzeug oder Streichhölzer? Bitte, sollte man was mitarbeiten? Danke. Mhm. Mhm. Oh, der Kuchen schaut ja lecker aus. Mhm. Ich glaube, da muss ich gleich mal zugreifen. Zucker? Ein Jahr älter.